sing es! Ich hab gewusst, dass es nicht leicht wird und trotzdem hielt sich fest am Ziel. Zu erreichen, was sonst keiner kann und zu schaffen, was ich will. Und ist egal, was ihr auch sagt, denn ich geh weiter meinen Weg. Doch vergesst nicht, wo ich herkomme, auch wenn ich bald ganz oben steh. Ich kann mir diesen ganzen Scheiß nicht mehr geben. Man rappt bestimmt mein Leben und ich steh nur leise daneben. Und Leute nehmen sich ernst, denken sie wären irgendwas von Gott gesandt. Doch wenn ich nicht rappen würd, wär ich stolz aus dem Pott zu stammen. Und was Beef, ich war von S&P enttäuscht. Und als die Platte kam, hab ich mich für S&P gefreut. Nur Sam hat übertrieben, ich gebe ihm die Schuld. Ich kann's blicken, wär ich ein Bastard, würd ich ihm Chubs aus seiner Stadt schicken. Kack der Hund drauf, ich geh für Mucke nicht in den Bau. Ich bin größer als das Rap-Ding, ich buckel nicht, ich bin laut. Ich spuck auf dich und die Crowd, du wunderst dich jetzt, was eh macht. Ich bin wie rechts aus Legermann, ein unangenehmer Gegner. Ficker, ich bleibe Mensch, ich hab Respekt, auch wenn ich dich nicht kenn. Zähl mich zu den Besten, weil jeder von meinen Sätzen brennt. Raus aus dem Schatten, immer näher zur Sonne. Und auch ohne Absender sieht man immer, wo ich herkomme. Ich hab gewusst, dass es nicht leicht wird und trotzdem hielt sich fest am Ziel. Zu erreichen, was sonst keiner kann und zu schaffen, was ich will. Und ist egal, was ihr auch sagt, denn ich geh weiter meinen Weg. Doch vergesst nicht, wo ich herkomme, auch wenn ich bald ganz oben steh. Ist schon komisch, die halbe Welt geht feiern und ich sitz hier drin und bleib allein in meiner kleinen Welt wie ein Autistenkind. Aber ist nicht schlimm, ohne Scheiß, denn ich feil an meinem Style, wenn andere blau oder am Kiffen sind. E&D, ich klamm mir rein, so wie ein Meisterdieb. Trag die breite Jeans, nur um mich rein zu knien. 207, ehrlich, ihr seid kein Stückchen, so wie ich. Ihr geht allein da rein und keiner, der euch Rückendeckung gibt. Und werdet glücklich mit dem Mist, doch ich hab viele Leute, viele Freunde, die meinen Rücken stärken wie eine Wirbelsäule. Peace an euch und schade, dass dort nicht 1998 ist, weil jeder zweite rappt, seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber mich heute mit Abdruck in der Stimme, dass meine Eltern fragen, wo geht's mit dem Jungen noch hin? Ha? Raus aus dem Schatten, immer näher zur Sonne. Und auch ohne Absender sieht man immer, wo ich herkomme. Sing es! Ich hab gewusst, dass es nicht leicht wird und trotzdem hielt sich fest am Ziel. Zu erreichen, was sonst keiner kann und zu schaffen, was ich will. Sing es! Und ist egal, was ihr auch sagt, denn ich geh weiter meinen Weg. Doch vergesst nicht, wo ich herkomme, auch wenn ich bald ganz oben steh. College Jacke, Schädel rasiert, der mit dem Herzen auf der Zunge durch das Leben marschiert. Und es will keiner drüber reden. Ich bin Deutschraps verstoßener Sohn, versuch allein zu überleben. Und jetzt scheiß mal auf die Sprüche. Ich spitte hier Blut, das ist Schmerz, verbitterte Wut aus der Mitte der Buch. Ich bin der Abschaum der Szene, doch ich gebe kein Fick. Bei mir steckt Druck in jeder Bar und ich red nicht von Physik. Hier macht jeder Songs über das Leben seiner Mutter. Ich schieb den Rollstuhl, fütter und pflege meine Mutter. Mir ist egal, was sie über Rapper sagen. 77er Jahrgang, asozial, süchtig nach den Tattoo-Nadeln. Auf der Suche nach einem kleinen bisschen Glück. Pommesbuden-Flavor, ich bring den Grimy-Shit zurück. Raus aus dem Schatten, immer näher zur Sonne. Und auch ohne Absender sieht man immer, wo ich herkomme. Sing es! Ich hab gewusst, dass es nicht leicht wird und trotzdem hielt sich fest an.